Seid ihr soweit? Also, ja. Na gut, also dann schlage ich vor, also ist alles klar, was letztes Mal da war, für ja dabei. Klaus hat uns eine Kurzfassung versprochen von letztes Mal, das kann ich vielleicht jetzt geben. Wir werden die Sachen wiederholen, also im Vortrag selber, die relevant für den heutigen Vortrag sind vom letzten Mal. Also insofern, also für Neueinsteiger auf jeden Fall geeignet. Deswegen mache ich jetzt keine Kurzzusammenfassung. Wolltest du das machen gerne? Mache ich nachher am Schluss. Ja, schön, dass schon wieder so viele gekommen sind. Klasse. Und auch vielen Dank, dass wir wieder hier sein können und vortragen dürfen, obwohl wir das letzte Mal ziemlich, sagen wir mal, begrifflich dicht vorgetragen haben und eher auf dem, sagen wir mal, begrifflich-philosophischen Niveau. Ich kann versprechen, dass heute der Vortrag, sagen wir mal, einfacher oder gelöster, spannender, vielfältiger, spektakulärer, mit viel mehr Power vorgetragen, mit mehr Spannung, mit das letzte Mal ging die Spannung ja eher nach unten und das Mal wird sie gegen Schluss zu nach oben gezogen. Und insofern bin ich ganz froh, dass auch viele vom letzten Mal da sind und nicht daheim geblieben sind. Und wir haben dann auch ja das letzte Mal viel angekündigt, was wir heute einlösen wollen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach zum Vortrag. Es gibt keinen Vortrag. Die Philosophie ist tot, es kann keine Vorträge mehr geben. Und wenn ihr wollt, gehen wir jetzt einfach zur Diskussion über. Ich habe Musik. Angekündigt worden, dass es da auch so komische Bücher gibt. Kurzer Werbeblock. Kann es einfach mal durchgeben. Also, so ein seltsames Autorenkollektiv. Ich mag die Leute auch nicht, die das geschrieben haben, aber wenn es Spaß macht. Ja, ein bisschen billiger gibt es hier schon. Wer es haben möchte. Wäre die Philosophie nicht tot und würden wir den zweiten Teil unseres Vortrags halten, indem es darum ginge, wie die am letzten Freitag vorgestellten Überlegungen von Karl Marx zur disponiblen Zeit als einen Maßstab für den wirklichen Reichtum der Gesellschaft grundlegend sind für die Überlegungen, also dass dieser Maßstab grundlegend sind für die Überlegungen der situationistischen Internationale, nämlich zur Möglichkeit von künstlerischen Praktiken und deren Verhältnis zu emanzipativen gesellschaftlichen Prozessen. Würden wir diesen Vortrag halten, er lautete folgendermaßen. Schrieben wir nun das Jahr 1951 und befänden wir uns in einem Kinosaal, warteten wir seit, sagen wir mal, so einer Viertelstunde voller Spannung auf einen Film, dessen Titel schon seit seiner Bekanntgabe vor einigen Wochen unsere Vorstellungskraft bewegt. Warteten wir also auf einen Film mit dem Titel Hurlements en faveur de Sade, auf Deutsch Geheul für Sade. Wir würden warten. Es täte sich nichts. Kein Vorhang öffnete sich, um den Blick auf die Leinwand freizugeben. Stattdessen erschien ein junger Mann auf der Bühne, um uns wissen zu lassen, es gibt keinen Film. Das Kino ist tot. Es kann keine Filme mehr geben. Falls Sie wollen, gehen wir zu Diskussionen über. Auch diese Aufführung fand nicht statt. Allerdings nach Verstreichen eines Jahres erschien im April 1952 in der Zeitschrift Lyon ein Drehbuch für einen Film mit eben jenem Titel Geheul für Sade. Das Filmskript bestand aus Text für 5 Stimmen, die aus dem Off eine Filmspur begleitet hätten, entworfen und geschrieben von eben jenem jungen Herrn, der das Nichtvorhandensein des erwarteten Filmes zusammen mit dem Tod des Kinos dem Publikum verkündet hatte. Das Filmskript ist flankiert von einem Bild, das wohl eines der schönsten Abbildungen sein dürfte, das Debord der Öffentlichkeit übergeben hat. Und zwar ist es eine Fotografie auf einem absichtlich beschädigten Film. Nur wenige Wochen später, am 30. Juni 1952, kam im Ciné-Club Avantgarde im Musée de l'Homme ein Film zur Aufführung, der auf einer geänderten Version des im Lyon publizierten Skriptes basierte, jedoch den gleichen Titel trug, Geheul für Sade. Gedreht von Guy Debord. Das, was ehemals als Bildspur konzipiert war, ist nun einem Wechsel von weißer und schwarzer Leinwand gewichen. Lange Passagen des Schweigens werden unterbrochen von auf 4 Sprechern verteilten Textpassagen. Eine der Stimmen ist die von Debord selbst. Im nicht dialogisch verfassten Nebeneinander erklingen Fragmente aus dem Cours Civil, aus Reflexionen über die Unmöglichkeit von Liebe, die Verbundenheit von Liebe und Tod, den Selbstmord, aus Alltagsgesprächen, Plattitüden, aufgeschnappter Gesprächsfetzen von irgendwoher, redundanten Smalltalk-Bruchstücken, Reflexionen auf Revolution und Revolte, literarischen Zitaten, Zeitungsschlagzeilen und Radiomeldungen, sexuellen Anspielungen, Kunst, Frühling, Glück, Revolte, Konformismus, Feuerwerk, Galaxien, das Dunkel, Unglück, Urbanismus, Konstruktion von Situationen, Selbstmord, Kälte, Selbstmord, Schweigen, Liebe, Anwalt, Ordnung, Rennpferde, Brüstekuss, Streik, öffentliche Verkehrsmittel, Jack the Ripper, Urwald, Polizei, Moral, Wahnsinn, Waldbrand, Film, Polizei, Begierden, Gin rum, Brandwein, Leichenrede, Jude, Sterben, Trinken, viel trinken, zu viel trinken, Kinderliebe, Orange, vulkanische Inseln, Nacht. Als verlorener Haufen erleben wir unsere unvollständigen Abenteuer. 24 Stunden schweigen, während die Leinwand dunkel bleibt. Nutzen wir dieses 24-minütige Schweigen, habe ich Stunden gesagt? Gefühlte Stunden. Nutzen wir dieses 24-minütige Schweigen, um unsere Protagonisten einzuführen, den Geheul für Sade markiert den Punkt, als sich der junge Guy Debord den Lettristen anschloss, von dem ausgehend ein Blick zurück auf die lettristische Bewegung und ein Blick voraus auf die situationistische Internationale geworfen werden kann. Ich werde euch Geschichten aus meinem Land erzählen, die einen sehr erschrecken können. Aber man muss sie abends erzählen, um Angst zu bekommen. Nach wenigen Wortwechseln der anderen Stimmen zu Beginn des Filmes spricht Stimme Nummer 1. Möchtest du? Nee. Stimme Nummer 1. Dann bin ich Stimme Nummer 1. Ich lese es auf Deutsch vor. Ich glaube, man kann es auf Französisch lesen in der Präsentation. Was für ein Frühling! Stichworte zu einer Geschichte des Films. 1902, Reise zum Mond. 1920, das Kabinett des Dr. Caligari. 1924, Entre Actes. 1926, Panzerkreuzer Potemkin. 1928, ein andalusischer Hund. 1931, die Lichter der Stadt. Geburtsjahr von Guy Ernest de Bord. 1951, Handbuch des Speichels und der Ewigkeit. 1952, Antikonzept und Geheul für Sade. Guy Debord, der hier sein Geburtsjahr 1931 als den Beginn einer neuen Epoche des Films, des lettristischen Films, setzt, in Paris geboren, in Cannes aufgewachsen, traf dort 1951 bei der einen Eklat auslösenden Aufführung des Films Handbuch des Speichels und der Ewigkeit, Traktat von Geifer und Ewigkeit, auf den Regisseur des Films, den Begründer des Lettrismus, Isidore Issou, sowie auf andere lettristische Mitglieder. Ein großes Kommando von ungefähr 30 Lettristen, die alle diese schmutzige Uniform trugen, die ihr einzig wirklich originelles Kennzeichen ist, landete auf der Croisette mit dem festen Wunsch, irgendeinen Skandal zu machen, der die Aufmerksamkeit auf sie lenken würde. Debord schloss sich der lettristischen Bewegung an, die sich verstand im Sinne einer, Zitat, vollständigen Opposition gegen die gesamte ästhetische Bewegung, Zitat Ende, und sich 1954 zur lettristischen Internationalen radikalisierte. Debord drehte seit diesem Zusammentreffen selbst mehrere Filme, bei denen es im Wesentlichen darum ging, die Passivität der Zuschauer und Zuschauerinnen zu durchbrechen oder sie mit ihrer eigenen Rolle als bloßes Publikum zu konfrontieren. Die Kritik der Passivität und der Kontemplation, jener Mechanismen, welche die Menschen davon abhalten, das gesellschaftliche Leben aktiv zu gestalten, führte Debord zu einer kritischen Aneignung der Theorien von Hegel, Marx, Freud, Georg Lukács und anderen, die in diverse Zeitschriftenartikel, vor allem in seinem Hauptwerk, also in Guy Debords Hauptwerk, Die Gesellschaft des Spektakels, eingingen. 1957 war er Mitinitiator für die Gründung der Situationistischen Internationale, die von 1957 bis 1972 Bestand hatte und blieb bis zuletzt einer der ihrer wesentlichen Protagonisten. Zwischen 1972 und bis zu seinem Tod drehte er noch einige Filme und verfasste einige wenige Texte. Am 30.11.1994 nahm sich Guy Debord nach dem Auftreten einer schweren Krankheit das Leben. Die Perfektion des Selbstmordes liegt in der Zweideutigkeit. So wie Debord sich selbst in die Tradition der cineastischen Geschichte als Beginn einer neuen Epoche setzte, so setzte in einem analogen Gestus der 18-jährige Jean-Michel Mancion in einem mit Generalstreik übertitelten Text in der zweiten Nummer der Zeitschrift L'International Lettriste vom Februar 1953 seine Geburt als Beginn der Welt. Generalstreik. Zwischen mir und den anderen besteht keine Beziehung. Die Welt beginnt am 24. September 1934. Ich bin 18 Jahre alt. Das schöne Zeitalter der Erziehungsanstalten und der Sadismus haben endlich Gott ersetzt. Die Schönheit des Menschen liegt in seiner Zerstörung. Ich bin ein Traum, der seinen Träumer lieben würde. Jede Tat ist Feigheit, weil Rechtfertigung. Ich habe nie etwas getan. Das fortwährend gesuchte Nichts. Es ist nur unser Leben. Descartes ist so viel wert wie ein Gärtner. Nur eine Bewegung ist möglich, dass ich die Pest bin und die Beulen verleihe. Alle Mittel sind recht, um sich zu vergessen. Todesstrafe, Drogen, Alkoholismus, Wahnsinn. Abzuschaffen wären aber auch die Träger von Uniformen, Mädchen unter 15, die noch Jungfrauen sind, als gesund geltende Menschen und Gefängnisse. Wenn wir einige sind, bereit, alles aufs Spiel zu setzen, dann deshalb, weil wir jetzt wissen, dass man nie etwas aufs Spiel zu setzen oder zu verlieren hat. Den oder der zu lieben oder nicht, läuft genau auf selbe hinaus. Zitat Ende. Jean-Michel Mansion, der selbst diesen Stamm, wie er dies einmal nannte, von jugendlichen Lebenskünstlern und Lebenskünstlerinnen angehörte, aus dem später dann die Lettristische Internationale hervorgehen sollte, kennzeichnet hier sehr gut die der lettristischen Bewegung eigene Haltung, der Haltung der rebellischen Bewegung, von der die LI, also die Lettristische Internationale, später das Adjektiv lettristisch übernahm, von Lettre, französisch der Buchstabe. Dieser Stamm setzte sich zusammen aus Jugendlichen mit nordafrikanischer, russischer, jüdischer Herkunft und jungen Leuten, die teilweise aus linken Elternhäusern stammten. Gegründet wurde die lettristische Bewegung von dem jungen Rumänen Isidore Isou mit bürgerlichem Namen Jean Isidore Goldstein, der 1945 nach Paris gekommen war, um das seiner Ansicht nach zahnlos gewordene geistige Erbe des dadaistischen und surrealistischen Radikalismus auf ein neues avantgardistisches Niveau zu bringen. Isou und andere junge Schriftsteller und Schriftstellerinnen, Künstler und Künstlerinnen versuchten nach dem Zweiten Weltkrieg von Frankreich aus die Kunstavantgarde erneut in eine Allianz mit der sozialen Revolution zu bringen. Ihr Ziel war eine Orientierung der Kunst weg vom Bild, der Domäne der Surrealisten, hin zum Wort und damit eher eine neodadaistische Richtung. Ein Teil des lettristischen Zusammenhangs, zu dem Guy Debord, Michel Bernstein, Ivan Tscheklov und Ralph Ramney gehörten, begann sich bald zu radikalisieren und geriet in Konflikt mit Isidore Isous Anschauungen. Daraufhin wurde 1954 die Lettristische Internationale gegründet. Auf der Suche nach neuen Interventionsverfahren versuchte die Lettristische Internationale die Aufhebung der Kunst in Richtung der sozialen Revolution voranzutreiben. Dich lieben nicht alle, du lügst. Die Kunst beginnt, verbreitet sich und verschwindet, weil unzufriedene Menschen über die Welt der offiziellen Ausdrucksweisen und die Festspiele ihrer Armut hinausgehen. Erste Ausschlüsse von Personen und Spaltungen folgten, welche selbst zu einem ästhetisch-politischen Ritual der Gruppierung wurde und auch in diesem Sinne aufzufassen sind, weniger als von Guy Debord ersonnene Verschwörung oder bösartige Vatermorde, wie sich oftmals in der Literatur hierzu postuliert findet. Es gibt eine sehr schöne, auch veröffentlichte Tabelle zu den Gründen der Ausschlüsse oder Mitgliederausschlüsse. Das liest sich sehr interessant. Also die Titel, das ist alles original. Übertitel Die Tür bitte. Die Lettristische Internationale verfolgt seit November 1952 den Ausschluss der Alten Garde. Einige Ausgeschlossene, einige Motive. Isidor Goldstein, moralisch retrogrades Individuum, begrenzte Ambitionen, Marsche Bismuth. Fortgesetzter Infantilismus, verfrühte Senilität, guter Apostel und so weiter und so weiter. Sehr schön ist auch Mansion, als bloß dekorativ ausgeschlossen wurde. Dieser Mansion, der schon damals am linken Seineufer gefärbte Haare hatte, 1952 bemalte Klamotten. Eigentlich alles, was man später dann unter Punk kennt und eigentlich erst Mitte der 70er Jahre sonst aufgetaucht ist. Genau, Longley wurde ausgeschlossen, weil er als schlechter Scherz galt. Die Lettristische Internationale gab von 1952 bis 1957 eine Zeitschrift namens Potlatch heraus. Dieses ursprünglich indigene Wort bezeichnet eine Art Anti-Ökonomie, die nicht auf Äquivalententausch beruht, sondern diesen negiert, was bis hin zur rituellen Zerstörungseskalation von eigenen und geschenkten Besitztümern reicht. Diese Zerstörungsorgie von eigenem Besitz gilt dabei als Zeichen und Genießen des Überflusses, als überbietende Form einer Kultur der Gabe, des Geschenks. Die Zeitschrift Potlatch wurde kostenlos verteilt, plakatiert und war mit einem Anti-Copyright versehen, was sich übrigens durchzog, also bis in die letzten Ausgaben dann auch der Zeitschriften der Situationisten. Allerdings, und das ist recht wichtig, um nicht, wie es heute es manchmal noch gibt, wenn sich Leute auf Potlatch berufen, dass es in so eine romantizistische Richtung kippt, der Bezug zu Potlatch ist hier nicht im Sinne einer erstrebenswerten Alternative zu einer äquivalententauschbasierten, äquivalententauschvermittelten Gesellschaft zu verstehen oder hergestellt, sondern wurde eher verstanden als eine temporäre Kampf- und Interventionsform. Neben diesem Versuch eines Eingriffs in die Tauschlogik experimentierte die Lettristische Internationale mit den unterschiedlichsten Methoden der Intervention. Kurz, das kann man kaum lesen. Auf Französisch steht da, was auf Deutsch übersetzt heißt, Leben ohne tote Zeit. Also das ist genau die Überschrift, unter der unsere Vorträge stehen. Neben diesem Versuch eines Eingriffs in die Tauschlogik experimentierte die Lettristische Internationale mit unterschiedlichsten Methoden der Intervention, um die lohnarbeitende Bevölkerung aus dem alltäglichen Dämmerschlaf der Entfremdung zu wecken. Proteste gegen die Zerstörung bestimmter Stadtviertel, gegen die strafrechtliche Verfolgung von Antikolonialisten, Antikolonialistinnen, gegen psychiatrische Internierung von Genossen und Genossinnen oder durch Provokation von Skandalen. Häuserfassaden bestimmter Pariser Viertel wurden mit Inschriften versehen, die der wesentlichen Bedeutung dieser Orte entsprachen. Also so wurde zum Beispiel das Arbeiterviertel rund um die Renault-Werke mit der Parole "Ihr Schlaf für den Chef" verziert. Eine andere, das kann man lesen. Andere bekannte Parole, die dann auch besonders im Mai 68 Verbreitung gefunden hat, war "Ne travaillez jamais", also arbeitet nie. Besonders bemerkenswert war der experimentellen Suche der LI nach Formen revolutionärer Organisierung. Während sie die konventionellen und scheinbar naturgegebenen politischen Formen, wie zum Beispiel die Parteiform, verwarf und sich direkt wieder auf das internationale Proletariat bezog, hatte die Bestimmung als internationale zugleich auch einen gewissen parodistischen Effekt, indem eine Handvoll, Zitat von Debord, zweifelhafter Personen, mittelloser junger Bohemier, Künstlerrebellen und Künstlerrebellinnen und lesender Tagediebin, ein, auch Zitat von Debord, Milieu von Abbruchunternehmern, sich gleich den, Zitat, heiligen Namen der höchsten Organisationsform der Arbeiterbewegung der Welt anmaßte. Kein Zweifel, wie es Ort einmal ausgedrückt hat, die Lettristische Internationale organisierte sicherlich die unverschämteste Gruppe jener Jahre. Sie verstand ihren Stil nicht als das, was heute Lifestyle genannt wird, und ihre Praxis nicht als politische Praxis im Sinne der KP-Funktionäre und Funktionärinnen. Ganz im Gegensatz dazu begriffen sich ihre Mitglieder als enfants perdus, als verlorene Kinder und Himmelfahrtskommando, wie man es übersetzen könnte, die sich inmitten der Trümmerlandschaft, die in das 20. Jahrhundert bis jetzt geführt hatte, erst erneut orientieren mussten. Sie mussten sich völlig neu definieren, um den alten, scheinbar auf der ganzen Linie verlorenen Krieg gegen die Mächte der alten Gesellschaft auf neu zu erfindende Weise wieder aufzunehmen. Die Ausgangssituation dieses verlorenen Häufleins in Paris der 1950er Jahre lässt sich auf jeden Fall intentional mit dem Schluss des Kommunistischen Manifests kennzeichnen. Nämlich, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Ihre unbedingte Modernität duldete keinerlei Zugeständnisse, Anpassung oder gar Rückwendung an irgendwelche vormodernen Zustände. Ihr Lebensgefühl ging nicht nach rechts, in den Nihilismus irgendeiner Form, im Sinne einer Lust an der Selbstzerstörung und Zerstörung als Selbstzweck, wie es oft anmuten mag, sondern nach links, und zwar über die Linke hinaus, und wurde revolutionär, nämlich revolutionär in dem Sinne, als konsequente Radikalisierung der Anliegen ihrer gescheiterten, verschlissenen, aufgeopferten oder auch gewendeten linken Elterngenerationen. Deren Weg wollten und konnten sie nicht weitergehen. Aber, Zitat de Bon, die Nordwestpassage der Revolution zu finden, trauten sie sich durchaus zu. Allerdings stagnierte diese konsequente Radikalisierung des kommunistisch-aktionistischen unruhigen Elements der Elitristischen Internationale an einem gewissen Punkt, wo verschiedene externe wie interne Gründe verantwortlich gemacht werden können. Den Reflexionen de Bois zufolge war vor allem der Mangel an aufgeschlossenen, aktionsfähigen und kompetenten Kräften entscheidend. Jedenfalls war klar, dass die zerbröselnde, stagnierende, sich aneinander aufreibende Elitristische Internationale während der 1950er Jahre begonnen hatte, inaktiv und sektiererisch zu werden. Dagegen hätte es um eine, Zitat, Erweiterung unserer Kräfte, um, Zitat, die Möglichkeit und Notwendigkeit einer wirklichen internationalen Aktion gehen müssen, was zu einer grundlegenden Änderung unserer Taktik zu führen hätte. Zitat aus dem Potlatsch. Zitat weiter. Wir müssen uns der modernen Kultur bemächtigen, um sie für unsere Zwecke zu nutzen und nicht mehr von außen eine Opposition betreiben, die ausschließlich auf der künftigen Entwicklung unserer Probleme beruht. Das heißt, es ging de Bois um eine Richtungsänderung der rein negativ oppositionellen kritischen Theorie und Praxis hin zu einer aktiven immanenten Kritik, welche auch organisatorisch auf die revolutionäre Gärung in der kapitalistischen Gesellschaft setzt. Um aus ihrer strategischen Defensive, Zitat, herauszukommen, lautete de Bois Taktik zunächst, ein Schritt zurück, um zwei Schritte nach vorne machen zu können. Das Bedürfnis von der Lettristischen Internationale, also dem Namen, zunächst mal dem Namen nach Internationale, mit einem Schlag in eine wirkliche Internationale überzugehen, führte die Mitglieder der Lettristischen Internationale 1957 zum Zusammenschluss mit verschiedenen Künstler und Künstlerinnen zur Gründung eben dieser besagten Situationistischen Internationale. Dieser Schritt zurück hatte zunächst den Preis, dass es sich auf den ersten Blick jetzt gewissermaßen um eine halbe Künstlerinnen-Internationale handelt. Und war doch auch die Lettristische Internationale unter anderem angetreten, um die Ideologie der Kunst zu zerstören. Die Mitglieder der Lettristischen Internationale waren sich über das Risiko einer Regression im Klaren, da das Zusammengehen bedeutete, sich in eine, wie de Bois es dann auch ausgedrückt hat, minoritäre Position zu begeben, nämlich gegenüber der zahlenmäßigen Dominanz, also Zitat, Dominanz der Maler, deren Verbindung mit dem Kunsthandel ihnen als unauflöslich erscheint, Zitat Ende. Allerdings erhofften sie sich, wieder Zitat, so schnell wie möglich die Widersprüche der gegenwärtigen Phase dadurch zu überwinden, dass wir in eine sich zusammenhängende Theorie uns vertiefen und zu Experimenten gelangen, deren Ergebnisse unbestreitbar sind, Zitat Ende. Es galt somit auch weiterhin die Forderung nach einer kohärenten revolutionären Kritik der gesellschaftlichen Totalität, die keine Zugeständnisse duldet. Hinter diesem Anspruch wollten vor allem die de Bois auch innerhalb der Situationistischen Internationale nie zurückfallen. Das Konfliktpotenzial war also vorgegeben und lag von vornherein offen, wie dies ja auch die Selbstbezeichnung der Situationistischen Internationale als eben Zitat Experimentatoren und Theoretikergruppe spiegelt. Also hier in dieser Selbstbezeichnung ist nichts von Kunst zu lesen. Ihre in Verbindung mit immerwährenden theoretisch-kritischen Reflexionen und Selbstreflexionen entwickelten experimentellen und spielerischen Praktiken waren gekennzeichnet durch Strategien der Entwendung, der Zweckentfremdung und Plagiierung vorgefundener Formen von Kultur, von Schrift bis Comics und vor allem der Werbung. Die Situationistische Internationale versuchte vor allem durch Wort und Geste zur Irritation, Unterbrechung und Zerstörung des von ihr als stumpfsinnig empfundenen, durch Warenförmigkeit strukturierten Alltags beizutragen. Die Wissenschaft der Situationisten ist noch zu gründen, die der Psychologie, der Statistik, dem Urbanismus und der Ethik Elemente entlehnen wird. Diese Elemente sollen einem absolut neuen Zweck dienen, der bewussten Konstruktion von Situationen. In diesen Interventionen, in das unbemerkte Verstreichen alltäglicher Zeit, versuchte die Situationistische Internationale insbesondere gegen die herrschende Architektur des kapitalistischen Urbanismus anzutreten und dessen stadtplanerische Konzepte, die als repressiv, polizeilich und marginalisierend zu entlarven. Dazu entwickelte sie ein experimentelles Stützpunkteprogramm. Eine Schlüsselrolle hierbei spielten die sogenannten Derives, das heißt ein Umherschweifen in großen Städten, und des Weiteren das Konzept der Psychogeographie, das heißt die genaue Kartografierung der Auswirkung des städtischen Milieus auf die Psyche der Menschen. Diese Techniken sollten in eine allen zugängliche Konstruktion von Situationen ermöglichen. Was Marx einmal als, Zitat, die Situation, die jede Umkehr unmöglich macht, bezeichnet hat, nämlich die kommunistisch-proletarische Revolution, inspirierte nicht nur die Namensgebung der Situationisten, sondern stellte den strategischen Bezugspunkt für die gesamte Theorie und Praxis dar. Im Laufe ihrer Entwicklung ging es ihr mehr und mehr um eine neue Form der revolutionären Theoriebildung, eine Kritik der modernsten Proletarität. Als Praxis der Theorie war diese Kritik verknüpft mit der Suche nach Möglichkeitsbedingungen der Revolution. Also Praxis der Theorie ist immer so eine Formel von den Situationisten selber, und sie kontrastieren das dann immer mit, also die eine Phase ist die Praxis der Theorie, die dann übergehen soll in eine Theorie der Praxis. Beides ist natürlich, findet im Modus der Theorie statt. Aber da können wir nachher noch drüber diskutieren. Waren sie im Hinblick auf den Gegenstand dieser Suche natürlich nicht die einzigen, so bestand ihre Originalität jedoch darin, alle möglichen bisherigen Versuche und deren Mittel sowie Organisationsformen radikal in Frage zu stellen. Aus den Niederlagen der klassischen Arbeiterbewegung und ihrer Organisationsformen zog die SI den Schluss, dass die Organisationsfrage aus den Verknöcherungen fremdbestimmter Repräsentationen und der Trennung von Theorie und Praxis freizusprengen sei. Einerseits war sie angewidert vom theoriefeindlichen voluntaristischen Spontaneismus, wo die Haltung im Vordergrund steht, ich will jetzt, sofort und unmittelbar etwas tun, oder anders gefasst, ich muss nur wollen, dann klappt das auch. Und in der Tradition dieser Haltung stehenden instrumentellen Pragmatismus der verschiedenen linken Parteien, Sektionen und Sekten begegnen sie ebenso mit spöttischer Verachtung. Allerdings lehnte sie genauso die handlungsabstinente und rein kontemplative betriebene Kritik ab, also eine Kritik, die nicht auf die Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse abzielte, welche die Fähigkeits- und Genussentwicklung der Individuen einschränken oder gar verhindern. Diese Zurückweisung von auf einer strikten Trennung theoretischer und praktischer Aspekte des Begreifens und Eingreifens in die Wirklichkeit beruhenden Ansätze, gepaart mit ihren experimentellen Konzepten zur Konstruktion von Situationen, kulminierte in ihrem Leitspruch, die Revolution ist aufs Neue zu erfinden, das ist alles. Nach jahrelangem, relativ isoliertem, aber zugleich zunehmend publizitätswirksamem Experimentieren und Intervenieren wurde die SI schließlich zur Impulsgeberin des Mai 1968. Wegen des Streiks der öffentlichen Verkehrsmittel war Paris sehr angenehm. Dieser von Paris ausgehende und sich schnell über weite Teile Frankreichs erstreckende Aufstand war im Kern eine Bewegung von Besetzungen. Besetzt wurden zunächst Universitäten, dann die wichtigsten Produktionsanlagen, Büros sowie andere Institutionen und schließlich die Schlüsselzonen der französischen Wirtschaft. Die Handvoll SI-Aktivistinnen schlossen sich dabei mit anderen aktiven Revolutionären und Revolutionären im sogenannten Komitee zur Aufrechterhaltung der Besetzung zusammen. Insgesamt wurde die Rolle der SI beim Weitertreiben dieser proletarischen Bewegung hin auf eine direkte Bemächtigung der ganzen Gesellschaft durch eine generalisierte Selbstverwaltung der Arbeiterinnenbevölkerung, Zitat, als bemerkenswert empfunden. Die Pariser Polizei ist 30.000 Knüppel stark. Der Dämon der Waffen, ihr erinnert euch, das ist es. Keiner konnte uns genügen. Immerhin, der Hagel auf den Glasbannern. Diesen Planeten werden wir nicht vergessen. Nach dem Rollback dieser Bewegung, durch ordnungssichernde Konsolidierungsmaßnahmen von Staatsgewalt, Gewerkschafts-, aber auch linken Partei, Organisationen, Apparaten, ging die Geschichte der SI in ihre letzte Phase über. Einerseits griff die diffus neue revolutionäre Stimmung in Europa vor allem auf Italien über, also in Besetzungsstreiks, Sückenbewegungen und so weiter, sodass die SI sich auf ihrer Konferenz in Venedig 1969 konzentriert auf eine revolutionäre Situation in Italien einstellte. Andererseits erfolgte eine innere Lähmung und daraufhin 1972 die Selbstauflösung der Situationistischen Internationale, die in den diese Auflösung begleitenden veröffentlichten Reflexionen, sogenannt die wirkliche Spaltung der Internationalen, das ist der Titel. Hast du das? Ja, du hast das Schöne dabei, weil ich habe nur hier so diese anarchistische Raubbroschüre. Die etwa so begründet wurde. Erstens sollte der passiven Anschauung der SI als einer inzwischen zur Legende gewordenen Trugbild der organisatorische Boden unter den Füßen weggezogen werden. Dieses passive Bejubeln der SI nannten die Situationisten Pro-Situationismus. Zweitens schätze die Situationistische Internationale ohnehin inzwischen die weltweit um sich greifende proletarische Subversion relativ optimistisch ein. Zitat: Künftig sind die Situationisten überall und ihre Aufgabe ist überall. Mit einem blauen Auge sind wir nochmal davongekommen. Das Blaueste kommt aber wieder. Der Tod wäre ein Beefsteak-Tartar und das nasse Haar auf dem zu heißen Strand, der unser Schweigen ist. Also man kann die Entwicklung der Situationistischen Internationale quasi in vier Phasen unterteilen. Die erste Phase wäre sozusagen die Gründung und die Konsolidierung mit dem Zusammenschluss mit den Künstlern und Künstlerinnen und diese Künstlerinnen-Dominanz während der Phase zwischen 1957 und 1962. Dann ab 1962 folgte dann der Ausschluss der Künstler und Künstlerinnen und die Situationistische Internationale ging in, wie sie es selber bezeichnet hat, in diese Praxis der Theorie über. Und ab 1966 mit dem Straßburger Skandal angefangen, bei dem sozusagen die ersten Unruhen in der Studierendenschaft in Frankreich mal heftiger ausgebrochen sind und die Situationisten da sich auch eingemischt haben gegen bezeichnen auch die Situationisten selber als eine, in diese Phase als eine Theorie der Praxis und hier haben sie dann wieder an Versuchen, an Ansätzen einer revolutionären Organisierung gebastelt. Das war dann von 1966 bis 1968 und 1968 war ja dann dieser berühmte Mai, Pariser Mai, der dann wie ein Flächenbrand auf fast ganz Frankreich übergegangen ist, was ja dazu geführt hat, dass Charles de Gaulle nach Baden-Baden geflüchtet ist mit seinem Panzerregiment und über die ja auch Drohungen, dass auch deutsche Truppen dann in Frankreich einmarschieren und aber auch interne Gründe dieser Streikbewegung haben dann dazu geführt, dass diese Revolte gewissermaßen implodiert ist, ein Stück weit. Zwischen 1968 und 1962 war dann so eine Phase bei der Situationistischen Internationalen von weiteren Spaltungen und am Schluss die Selbstaufhebung, die in dieser Broschüre gemündet ist, die wirkliche Spaltung der Internationalen, die dann die letzten beiden verbliebenen Personen Sanguinetti und Guy Debord zusammengeschrieben haben und den Laden gewissermaßen dicht gemacht haben, auch mit dem schönen Zitat, der Sinn der Organisation ist ihr Scheitern. Erste Stimme. Einige Zeilen aus einer Zeitung aus dem Jahre 1950. Ein junges Radiosternchen stürzt sich in die Isère, in Grenoble. Die kleine Madeleine Ronnery, 12,5 Jahre alt, die unter dem Pseudonym Pirouette das Herz der Sendung Schöner Donnerstag von Radio Grenoble war, hat sich am Freitagnachmittag in die Isère gestürzt, nachdem sie ihr Ränzchen am Ufer des Flusses abgelegt hatte. Zweite Stimme. Schwesterchen, wir sehen nicht schön aus. Die Isère und die Misère nehmen weiterhin ihren Lauf. Wir haben keine Macht. Bezeichnenderweise ist gerade der Charakter der letzten, vierten Phase der Situationistischen Internationale als ein aus den versteinerten Verhältnissen nach dem Zweiten Weltkrieg hervorbrechender, manifest proletarischer Charakter heute fast vollständig entrückt und verdunkelt. Längst gilt, die spektakuläre Warengesellschaft hat gründlich gelernt, auf die proletarische Kritik in den 1960er und 70er Jahren, also in ganz Europa, zu reagieren, indem sie etwa mittels spezialisierter Führungskräfte und Trendscouts Momente der proletarischen Subversion im Allgemeinen und der situationistischen Kritik im Besonderen in zerstückelter Form in sich aufnahm. Die kapitalistische Kulturindustrie und die neue kapitalistischen Selbstausbeutungsformen wie Teamwork und flache Hierarchien und so weiter haben sich darüber modernisiert und die situationistische Kritik wurde rekuperiert, wie ein Ausdruck, wie die situationistische Internationale derartige Integrationsprozesse und Modernisierungsprozesse zu nennen pflegt. Also Rekuperation kommt aus Wiederverwertung, Wiederaneignung, also auch beispielsweise bei Atomkraftwerken, die neue Anreicherung wieder alter verwerteter Brennstäbe. Also. Das Proletariat scheint heute nicht mehr viel mehr als ein Gespenst zu sein. Und selbst die Rede vom revolutionären Proletariat scheint nicht mehr als ein Spektakel. Denn weder lässt sich an den aktuellen widerständigen Vollzügen etwas ausmachen, was als revolutionär zu charakterisieren wäre, noch ist in gesellschaftskritischen Analysen ein Begriff davon vorhanden, was an aktuellen Formen als proletarisch klassifizierbar wäre. Beides ist in nicht geringerem Maße verunmöglicht durch die Leugnung und Verdrängung des Klassenkampfbegriffs. Eine Gründungskrankheit der Soziologie, auf deren problematische Auswirkung für ein kritisches Erfassen gesellschaftlicher Wirklichkeit Walter Benjamin, aber auch Theodor W. Adorno und vor allem die Situationisten hingewiesen haben. Wir kommen im Laufe des Vortrags auf den Begriff Proletariat noch zurück, also genau. Auf den, wie die Situationisten ihn verwendet haben. Eine Frage, wir haben jetzt ungefähr 60%. Wenn man eine Pause machen wollte, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Also so, weiß ich nicht, zum aufs Klo gehen, Getränke wollen rauchen oder Füße wärmen oder weitermachen. Ist die Heizung richtig an? Euch ist aufgefallen, dass bei diesen Einblendungen mit zweite Stimme, dritte Stimme, das sind die Stimmen von diesem besagten Film mit dieser schwarzen Leinwand und weißen Leinwand. Das sind Originalzitate von diesem Film, kann man hier auch nachlesen. Die wurden gesprochen, eingeblendet. Die wurden gesprochen, die sind auf der Tonspur. Ja. Wir kommen nochmal auf den Film zu sprechen, also gibt noch ein bisschen. Den werden wir nicht los bis zum Schluss. Ja, fang erstmal an, ich mach dann schon. Dritte Stimme. Artikel 189. Jeder Mündige, der sich in einem gewöhnlichen Zustand der Schwachsinnigkeit, des Wahnsinns oder der Raserei befindet, muss entmündigt werden, auch wenn dieser Zustand Zwischenzeiten des vollen Verstandes aufweist. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts erschienen in Frankreich zwei zeitdiagnostische Analysen psychosozialer Veränderungserscheinungen, und zwar 1993 aus psychoanalytischer Perspektive von Julia Kristeva, Les Nouvelles Maladies de l'âme, also die neuen Leiden der Seele. 1998, das dürfte vielen bekannt sein, weil der relativ oft rezipiert wird, aus soziologischer Perspektive Alain Ehrenbergs La Fatigue et Ressoi, also das erschöpfte Selbst, Depression und Gesellschaft in der Gegenwart. Beide Publikationen konstatieren eine Veränderung psychischer Erkrankung, die sich ausdrückt in einer Zunahme von Psychosomatisierungen, Schlafstörungen, Abhängigkeiten von psychoaktiven Substanzen, Ängsten, beschädigtem Narzissmus und Depressionen, begleitet von Erschöpfungserscheinungen wie Burnout-Syndrom. Kristeva und Ehrenberg deuten diese Phänomene als Symptome einer neuen Befindlichkeit der Subjekte in kapitalistischen Demokratien. Sie erstellen die Diagnose eines psychischen Strukturwandels. Zitat. Kristeva befragt im Ausgang von ihren Erfahrungen psychoanalytischer Praxis in den 1970er und 80er Jahren das Phänomen einer melancholischen Stummheit ihrer Patienten, Hemmungen der Sprachfähigkeit, das Sprechen in einer Sprache, die als Werkzeug zur Anwendung kommt, doch nicht vermag, psychischen Vorgang einen Ausdruck zu verleihen. Den, Zitat, neuen Krankheiten der Seele eigne als Gemeinsamkeit, dass sie Schwierigkeiten oder Unfähigkeiten der psychischen Repräsentation sind, die den psychischen Raum gar den Tod bringen können. Die Charakterisierung der Verknüpftheit dieser neuen Krankheiten der Seele mit der kapitalistischen Produktionsweise legt Kristeva in ein scheinbar vages Bild, nämlich in ein Bild einer stählernen Stadt als Allegorie der modernen Zeiten. Zitat: Ich stelle mir eine riesige Stadt vor, Häuser aus Stahl und Glas, die den Himmel berühren, ihn widerspiegeln, sich selbst widerspiegeln und sie widerspiegeln, eilige, übertrieben geschminkte, mit Gold und Perlen, erlesenen Leder eingedeckte, von ihrem Selbstbild eingenommene Menschen. In den Nebenstraßen häuft sich der Dreck und die Droge begleitet das Dämmern oder den Zorn der Parias. Der Anhauch des doch recht antiquierten und moralisierenden, den können wir jetzt erstmal so nebenher lassen. Der Anhauch des Antiquierten und Moralisierenden braucht uns hier auch nicht weiter aufzuhalten. Von Interesse ist vielmehr die Art und Weise, wie Kristeva ohne die akademisch nicht satisfaktionsfähige Quelle explizit zu benennen, auf das gesellschaftskritische Unterfangen Guy Debords Bezug nimmt. Geschichte der Oberflächenspiegelung und Spiegel der Oberflächlichkeiten. Spekulum, also Spiegel, Spektakulum, Spektakel, die Gesellschaft des Spektakels. Knotenpunkt der Deborschen kritischen Bestimmungen der kapitalistischen Verfasstheit der Gesellschaft der 1960er Jahre ist die Reflexion ihres spezifischen Verhältnisses zur Bildlichkeit. Des Verhältnisses von Vollzug, Verfasstheit und Produktion von Bildern als Ausdruck des Spektakels, das charakterisiert wird als ein durch Bilder vermitteltes gesellschaftliches Verhältnis zwischen Personen. Und Kapital in einem solchen Grad der Akkumulation, dass es zum Bild wird. Problematisch erweist sich nun an dieser Spektakulisierung, dass sie im Hinblick auf gesellschaftliche Vollzüge, die in bildhafter Form erscheinen oder durch Bilder vermittelt sind, Kontemplativität generiert. Das heißt, passivische, rezeptive Vollzugsformen werden gefördert. Hier setzt Kristevas Insistieren auf einer Verarmung an Ausdrucksfähigkeit und Fähigkeit zur psychischen Repräsentation an. Die modernen Individuen sind, Zitat, mit Bildern übersättigt. Sie tragen sie, sie ersetzen sie, sie träumen. Das Spektakel ist ein Traumleben. Wir alle wünschen es uns. Wenn nicht die Droge sie übernimmt, versorgen sie die Bilder. Sie ertränken ihre Seelenzustände in der Medienflut, ehe sie in Worten formuliert werden. Das Bild verfügt über die gewaltige Macht, ihre Ängste und Begierden aufzunehmen, sich deren Intensität anzueignen und deren Sinn aufzuheben. Von nun an findet das psychische Leben des modernen Menschen zwischen den somatischen Symptomen, das heißt Krankheit und Krankenhaus, und der Inbildsetzung seiner Begierden statt, das heißt die Träumerei vor dem Fernseher. Daher ist das psychische Leben blockiert, gehemmt, es stirbt. Die psychische Ratlosigkeit ist das Alter Ego der Gesellschaft des Spektakels. Zweite Stimme. Dies ganze Dunkel, die Augen vor dem übermäßigen Unglück geschlossen. Eine Minute schweigen, während die Leinwand dunkel bleibt. Debord verzichtet in seinem 57-minütigen Film Geheul für die Saat gänzlich auf Bilder. 75 Minuten. 75 Minuten. Und Geheul für Saat. Sind die Stimmen am Sprechen ihrer Textfragmente, bleibt die Leinwand weiß, stellt sich das eingesetzte Mittel als leerbleibende Projektionsfläche selbst aus und reflektiert die projizierten Strahlen des Projektors auf die Zuschauer, erleuchtet diese und hebt sie damit in die Sichtbarkeit. Sie sind einander in ihren Reaktionen auf die gesprochenen Passagen sichtbar und ausgesetzt. Erst das Dunkel der schwarz bleibenden Leinwand, der minutenlangen Schweigepassagen, entlässt sie in die schützende Unsichtbarkeit, die jedoch weniger Erlösung, denn eine andere Form von Ausgeliefertheit offenbart. Kein Ereignis, keine Unterhaltung, keine sinnstiftenden Elemente halten die Zuschauer von sich selbst und ihren eigenen Gedanken ab. Nichts bietet ihnen Zerstreuung, da nur Dunkelheit, Leere, ungenutzt, nicht ausfüllbar verstreichende Zeit, leere Zeit, tote Zeit. Das Versprechen des Titels Geheul für Saat, das die Zuschauer angelockt und nicht geringe Erwartungen geweckt hatte, wurde nicht im Sinne dessen, was in der Möglichkeit des Erwartbaren lag, eingelöst. Vierte Stimme. Aber man spricht in diesem Film nicht von Saat. Vielmehr wurde es durch den begrüßenden Auftritt Serge Bernards vorgestellt, als Schweizer, der sich als Schweizer Filmwissenschaftler ausgab, angeheizt. Zitat: Meine Damen und Herren, es handelt sich um einen zutiefst erotischen Film, den wir Ihnen heute Abend vorstellen möchten. Eine bis zu diesem Tag unvorstellbare Kühnheit. Ein Werk, das Filmgeschichte machen wird. Der Käse nach der Birne. Zitat Ende. Dieses nicht eingelöste Versprechen, diese erzwungene und der Zeit des Publikums abgerungene Ereignislosigkeit sollte bei der Aufführung zu einem Eklat führen. Das nicht eingelöste spektakuläre Versprechen führt die Zumutung der Absenz des Spektakels vor und kann nicht anders, denn selbst im Spektakel zu enden, da dieses mit dem Versprechen des Titels bereits die Spielregeln setzte. Zitat: Schweigen. Es herrschte totale Dunkelheit, man hörte das regelmäßige Surren des Projektors. Jetzt konnten die Bilder nicht länger auf sich warten lassen. Es war noch nicht einmal eine Provokation, einfach ein stiller Scherz. Der Schabernack dauerte mindestens schon eine Dreiviertelstunde. Im Saal flackerte Streit auf. Man warf sich gegenseitig Beleidigungen zu. Das Publikum bekundete seinen Unmut, denn es hatte nichts gesehen. Je mehr die Erregung im Parkett um sich griff, desto stärker bombardierten die Lettristen und ihre Freunde das Publikum vom Rang aus mit Stinkbomben, Niespulver. Die besser ausgerüsteten warfen mit Wasser gefüllte Präservative. Als die Munition versiegte, wurde mit Spucke geschossen. Die letzten Minuten spielten sich in völliger Dunkelheit ab. Zitat Ende. Zweite Stimme. Die Kunst der Zukunft wird eine Situationsumwälzung sein oder sie wird nichts sein. Das Geheul für Saat entfuhr also dem Publikum selbst, als Wolfsgeheul unbefriedigter Sehnsucht und der Enttäuschungserfahrung unerfüllter Zeit. Dieser Aufschub wahrer Befriedigung, der Ausbildung und Erfüllung von Begierden und Bedürfnissen, der allseitigen Fähigkeits- und Genussentwicklung des gesellschaftlichen Individuums, ist der Normalzustand der Gesellschaft des Spektakels. Nur ist er aufgrund des spektakulären Wirkens nicht erfahrbar. Erst die Vorenthaltung der Einlösung eines spektakulären Versprechens erlaubt es, diesen Aufschub erfahrbar zu machen. Vierte Stimme. Eine Minute noch. Die. Und wir haben morgen. Genau hier liegt der Anknüpfungspunkt unserer Darlegung des marxischen Begriffs der disponiblen Zeit. Wenn disponible Zeit als Maßstab des Reichtums, als Maßstab eines wirklichen Reichtums der Gesellschaft fungiert, als Maßstab für die Möglichkeiten zur Verwirklichung einer allseitigen Fähigkeits- und Genussentwicklung, dann muss sich Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse auf das richten, was sich verhindernd auf die Aneignung von Zeit dergestalt auswirkt, dass sie nicht als disponible Zeit zur Verfügung steht. Kritik muss sich gewissermaßen auf den Kipppunkt richten, an dem freigesetzte Zeit lediglich produktionsvernutzter Zeit zu Freizeit verwertet wird oder als disponible Zeit zur Verfügung stehen kann. Also für diejenigen, die letztes Mal nicht da waren, wir kommen nochmal auf diese Unterscheidung später zurück, Freizeit und disponible Zeit. Kritik muss sich auf den Punkt richten, an dem Aneignungskämpfe geführt werden können oder zum Scheitern verurteilt sind bzw. ausbleiben aufgrund einer verunmöglichten Reflexion auf die Notwendigkeit dieser Kämpfe. Genau an diesem Punkt erscheint nach Debord und den Situationisten das Spektakel als ein spezifisches Wirken der bürgerlich-kapitalistischen Produktionsweise auf die gesellschaftlichen Vollzugsformen. Schon sehr früh stand daher die Ideologie der Freizeit im Mittelpunkt der Analysen Debords und der SI. Und sehr früh erkannten sie die Rolle, die der Kampf um die wahre Freizeit, der Begriff der disponiblen Zeit, stand ihnen zu dieser Zeit noch nicht zur Verfügung, weil die Grundrisse, wo das bei Marx sehr, sehr gehäuft vorkommt oder primär vorkommt, noch nicht übersetzt waren ins Französische und auch nicht rezipiert waren. Sehr früh erkannten sie die Rolle, die der Kampf um die wahre Freizeit für eine Revolution der sozialen Verhältnisse spielen musste. So schrieb Le Bon 1958 in einem Brief: Alle reden jetzt unaufhörlich von Freizeit, aber Achtung! Wer sich auf die Idee von Freizeit bezieht, wie sie bereits jetzt in der kapitalistischen Gesellschaft vorherrscht, redet reformistischen Dreck oder ist ein PA-Schwätzer des Neokapitalismus. Für uns dagegen setzen die wahren Perspektiven der Freizeit immer schon notwendig die soziale Revolution voraus. Der Kampf der Arbeiterklasse muss in diesem Bereich der zukünftigen Möglichkeiten der Freizeit und ihrer Verwendung das erkennen und gewinnen, was wir die Schlacht der Freizeit genannt haben. Im Moment spielt sie sich ab, ohne dass die aktuellen revolutionären Kämpfe es merken. Das ist meiner Ansicht sogar einer der wesentlichen Punkte des komplexen Problems, das eine zukünftige revolutionäre Bewegung in den Industrieländern lösen muss. Im Moment steht fest, dass eine Zivilisation der Freizeit, und sei sie noch so hübsch situationistisch, nichts Rosiges hätte. Weder Paradies noch Ende der Geschichte. Man hätte andere Übel und andere Freuden, das ist alles. Dieses Zitat fasst lediglich in Kurzform zusammen, was sich unermüdlich in den Artikeln, Aufsätzen und Bildern und den entwendeten Comics der Revue der internationalen Situationisten thematisiert findet, die ebenso wie der Potlatch der Lettristen das Organ der Situationisten zum Ausdruck ihrer Praxis der Theorie und ihrer Theorie der Praxis stellte. Diese Revue, also die Aufmachung dieser Revue, war für die damalige Zeit sehr irritierend und setzte neue Maßstäbe für das Grafikdesign. Jede Nummer erschien in einem anderen Farbton, und zwar in einem spiegelnden Chromolux-Einband, einem metallicfarbenen Einband. Ja! Seht ihr, wie es sich spiegelt? Kann man auch im Archiv Somme in der Staatsgalerie einsehen, wie die Zeitschriften ausgesehen haben. Dort liegen sie, dort sind sie. Gibt es in verschiedenen Farben. Ja. Ah ja, hast du gesagt, entschuldige. Es ist diese Schlacht der Freizeit, in der entscheidet, Zitat, wie die Karten des Klassenkampfs neu ausgegeben werden, Zitat Ende. An der in dieser Schlacht eingenommenen Stellung bemisst sich der Grad dessen, was die Situationisten nach Marx als Proletarität fassen. Und an der Radikalität der Ziele in dieser Schlacht bemisst sich, was überhaupt erst als revolutionär charakterisiert werden kann. Nächstes Zitat. Folgt man der Wirklichkeit, die sich zurzeit andeutet, kann man diejenigen als Proletarier betrachten, die keine Möglichkeit haben, die gesellschaftliche Raumzeit zu verändern, die Gesellschaft ihnen zum Konsum zuteilt, auf die verschiedenen Stufen des erlaubten Überflusses und Aufstiegs. Die Herrschenden sind diejenigen, die diese Raumzeit organisieren bzw. Spielraum genug für eine persönliche Wahl haben, in Klammer, auch zum Beispiel wegen des wichtigen Fortbestands alter Formen des Privateigentums. Revolutionär ist eine Bewegung, die die Organisation dieser Raumzeit sowie die künftigen Entscheidungsformen ihrer permanenten Neuorganisation radikal umgestaltet und nicht eine Bewegung, die nur die Rechtsform des Eigentums oder die soziale Herkunft der Herrschenden verändert. Zitat Ende. Da die Enteigneten, also die Proletarisierten, die gesellschaftliche Raumzeit, das heißt ihr eigenes Leben, ihre eigene Geschichte nicht mitgestalten können, sind sie, mit Marx gesprochen, nichts. Und doch, auch mit Marx gesprochen, müssten sie alles sein. Oder anders ausgedrückt, ebenfalls mit Marx, das Proletariat ist revolutionär oder es ist nichts. Zitat Ende. Denn sobald es die gesellschaftliche Raumzeit mitgestaltet, umgestaltet, seine eigene Geschichte macht, ist das Proletariat notwendig revolutionär. Die Proletarisierten treten ihrer Enteignung entgegen, eignen sich die Gestaltungsmöglichkeiten an, was nur möglich ist, wenn die bürgerlich-kapitalistischen Produktion- und Eigentumsverhältnisse grundlegend, also radikal umgewälzt werden. Wenn die Proletarisierten das nicht tun, dann bleiben sie bloße Anhängsel der kapitalistischen Maschinerie, also enteignete, depravierte Nichtse. Die Gesellschaft des Spektakels ist nun genau der Modus, der dieses Revolutionärsein verhindert. Denn die spektakulären Bilder halten die Menschen und unter diesen insbesondere die Proletarisierten in einem passiven, kontemplativen Zustand, einer Art Traumschlaf, gefangen. Darum bezeichnet de Boer das Spektakel als den, Zitat, Wächter dieses Schlafs, Zitat Ende. Guy Debord reflektiert die Gesellschaft des Spektakels zunächst als einen krisenhaften und widersprüchlichen Prozess der Homogenisierung und der Banalisierung, als eine Passivierung der Menschen und ihre Beschränkung ihrer Fähigkeits- und Bedürfnisentwicklung und vor allem ihrer Genussentwicklung. Entsprechend Marx Fetischkritik von Ware, Geld und Kapital charakterisiert de Boer das Spektakel zunächst hinsichtlich der wahren Form als, Zitat, Moment, in welchem die Ware zur völligen Besetzung des gesellschaftlichen Lebens gelangt ist. Das Verhältnis zur Ware ist nicht nur sichtbar, sondern man sieht nichts anderes mehr. Die Welt, die man sieht, ist seine Welt, Zitat Ende. Bezüglich der Geldform lautet de Boers Charakterisierung, Zitat, das Spektakel ist die andere Seite des Geldes, das abstrakte, allgemeine Äquivalent aller Waren. Zitat Ende. Es ist, wieder Zitat, das Geld, das man nur anblickt, denn in ihm hat sich schon das Ganze des Gebrauchs gegen das Ganze der abstrakten Vorstellung ausgetauscht. Das Spektakel ist nicht nur der Diener des Pseudogebrauchs, es ist bereits in sich selbst der Pseudogebrauch des Lebens, Zitat Ende. Mit Blick auf die Kapitalform ist das Spektakel, als das Kapital bestimmt, im Zustand eines solchen Grad an Akkumulation, Zitat, dass es zum Bild geworden ist. Für die Individuen der Gesellschaft bietet die spektakuläre Warenproduktion tausende Bilder als Identifikationsvorlagen, Blaupausen von Lebensvorstellungen, Wunschrepräsentationen und Role Models an, welche die eigenen Wunschvorstellungen über das Leben prägen, die Bedürfnisse erzeugen, die vom Spektakel vorgeprägt sind und die bis ins Innerste der Träume sowie Begierden der Menschen hineinwirken. Die Hoffnung, aus dem nichtigen Dasein heraus sich am gesellschaftlichen Reichtum beteiligen zu können, wird vom Spektakel beständig als materialisierte Ideologie aufrechterhalten, zum Beispiel in der Form des nahezu glücksspielhaften beruflichen Aufstiegschancen für Proletarisierte, wobei im Gegensatz zum Glücksspiel die Chancen von vornherein unterschiedlich verteilt sind, wie etwa vom Tellerwäscher zum Millionärmythos, wird dabei der Zufall im gesellschaftlichen Lotteriespiel in der verkehrten Form einer Notwendigkeit des individuellen Willens vorgespiegelt. Erste Stimme. Das Glück ist ein neuer Begriff in Europa. Aufgrund der subtilen, Zitat, List der wahren Vernunft, wie de Boer in polemischer Anspielung an Hegels List der Vernunft schreibt, werden beständig neue Bedürfnisse erzeugt, deren Befriedigung zugleich eine Nichterfüllung im Konsumierbaren beinhaltet, die, Zitat, bis zum nächsten Nichterfüllen aufgeschoben ist. Oder Ware? Ware. Also. Ich habe erst die Ware verwendet. Ja. Achso, erste Stimme. Das Glück ist ein neuer Begriff in Europa. Nein. Achso, okay. Erste Stimme. Und das Versanden dieser Gesichter, die das Zerplatzen der Begierden waren, wie die Tinte auf einer Mauer, die wahnsinnige Sterne waren. Auf das Gin, Ruhm und Brandwein fließen, wie die große Armada. Soweit für die Leichenrede. Aber all diese Leute waren vulgär. Exemplarisch und konstitutiv hierfür ist die Mode. da diese, sobald sie verbreitet ist, schon nicht mehr Mode ist. Der warenförmige Lustgewinn, der aus der Vorreiterrolle und aus dem sich aus der Masse abheben resultiert, kollabiert augenblicklich, sobald die exklusive Ware Massenware geworden ist, was sie aber ihrer eigenen Tauschwertlogik gemäß notwendig sein muss. Insofern besteht letztendlich immer eine gewisse Distanz zwischen dem Objekt der Begierde und dem befriedigenden Genuss, beziehungsweise zwischen der Repräsentation, also des Bildes eines Konsumierbaren, dessen Versprechung und der realen Bedürfnisbefriedigung. Dies führt bei den Konsumenten und Konsumentinnen zu verstärktem Nachjagen hinter einer absoluten Befriedigung, die niemals vollgültig zu erlangen ist. Erste Stimme. Weißt du, du gefällst mir sehr. Die Stars sind zugleich Bilder als auch personifizierte Spektakel. Konkretisiert in Personen, egal ob tot oder lebendig, wie beispielsweise Jesus, Che, Debord, Lenin, Zizek, Kim Il-sung oder Lady Gaga, Subkommandante Markus und so weiter. Das Gesicht auf einer Reklametafel oder eine auf sich selbst gerichtete, idealisierte Wunschvorstellung, an die man eventuell während des Beischlafs denkt. Sie sind das unerreichbar bleibende Andere und zugleich die Motivation des Nacheiferns in Bezug auf ein irgendwie idealisiertes Selbst. Ein solches idealisiertes Selbst ist stets präsent in den Vorstellungen, aber real immer außer Reichweite. Als fetischisiertes Bild der Freizeit, der Freiheit. Ja, Mist, du hast recht gehabt. Also andere Reihenfolge. Ja. Zizek als Star? Genau. Ja, genau, der bleibt jetzt noch ein bisschen. Als fetischisiertes Bild, jetzt kann ich es auch nochmal richtig lesen, als fetischisiertes Bild der Freiheit und damit als Perversion der Freiheit ist es, wie jede Perversion, nach Freud libidinös besetzt, als eine Plompe, Zitat Freud. Und als libidinös besetztes Bild ist es mit einem Schauder verbunden. Man habe es mehr oder weniger knapp nicht geschafft, ein Gefühl, das zu immer neuen vergeblichen Anläufen veranlasst. Das Spektakel bildet insofern nicht bloß eine dinghafte sowie personifizierte Erscheinungsform. Es ist zugleich auch eine Symbolwelt in den Köpfen und Wunschträumen der Menschen. Jetzt ist eigentlich genau das passiert, was wir vermeiden wollten. Wir wollten nämlich vorher nicht die Nackte zu den Begierden tun und jetzt haben wir sie aber beim Beischlaf eingeblendet aus Versehen. Ging ja dann auch um Freud. Debord macht darauf aufmerksam, dass das alltägliche Leben sowie die sogenannte Freizeit von der Produktion spektakulärer Gegenstände und Bilder besetzt ist. Freizeit bedeutet damit keinesfalls frei disponible Zeit, in der eine freie individuelle Fähigkeits- und Bedürfnisentwicklung möglich wäre, sondern ist zur freien Zeit des Konsums warenförmiger Gegenstände und spektakulärer Bilder degradiert. Zwar geht mit einer Verkürzung von betrieblicher wie gesellschaftlicher Arbeitszeit eine Ausdehnung von Freizeit einher. Diese stellt aber im Spektakel eben keine Mußezeit dar. Denn die Ausdehnung von Freizeit, die ja gegenwärtig sogar wieder kassiert wird, verschafft den Individuen keineswegs mehr Raum für die freie Entfaltung. Freizeit als Reproduktion der Arbeitskraft, somit auch Freizeit als Erholungs- und Regenerationszeit der Arbeiten, kann im Wesentlichen nur mit kapitalistisch produzierten Produkten, also warenförmig, stattfinden. Die Freizeit als bloße vom Spektakel okkupierte Nicht-Arbeitszeit ist, so Debord, die Zeit der Passivität, der Kontemplation, in der die Menschen bloße Zuschauer der vom Spektakel präsentierten gesellschaftlichen Aktivität sind. Zitat aus der Gesellschaft des Spektakels. Die sieht so aus. Von 67, original, und in Deutschland ist dann Projekt Gegengesellschaft hat es 74 übersetzt und dann Nautilus Verlag hat es 88 nochmal neu übersetzt und die aktuelle Übersetzung ist von 92 oder 94, 96, ja. Aber das ist die beste Übersetzung. Also jetzt Zitat daraus. Daher ist die heutige Befreiung von der Arbeit, die Ausdehnung der Freizeit, keineswegs Befreiung in der Arbeit oder Befreiung einer durch diese Arbeit geformten Welt. Nichts von der in der Arbeit gestohlenen Tätigkeit kann sich in der Unterwerfung unter ihr Ergebnis wiederfinden. Zitat Ende. Die überflüssige Zeit, die Zeit der Banalitäten des spektakulären Konsums oder, wie sich die SI ausdrückt, die Zeit der Langeweile, ist aufgrund der Beraubung selbstbestimmter Gestaltung des Lebens und damit verbundenen Passivierung der Menschen auch immer konterrevolutionär, so die SI. Gleichzeitig birgt die Langeweile aber etwas, das man sozusagen als dialektischen Umschlag bezeichnen könnte. Die Situationistische Internationale weist nämlich Hegel zitierend darauf hin, dass der Leichtsinn wie die Langeweile, die im bestehenden Einreißen, die unbestimmte Ahnung eines Unbekannten, Vorboten sind, nämlich, dass etwas im Anderes im Anzuge ist. Zitat Hegel. Entsprechend Marx macht die SI immer wieder darauf aufmerksam, dass die Begierde nach disponibler Zeit derart elementar ist, die ja gerade an die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte gekoppelt ist. Dass diese Schranke der spektakulären Produktion der Bedürfnisse und Begierden ständig durchstoße. Der strategische Ansatzpunkt für Emanzipation, den die SI in ihrer Zeit ausgemacht hat, war also der Kampf innerhalb der Freizeit, in Anführungsstrichen, um disponible Zeit, dessen Bedeutung für den Klassenkampf, Zitat, nicht genügend analysiert wurde, Zitat von Debord. Den Situationisten und Situationistinnen um Guy Debord dagegen ging es unter anderem darum, mit künstlerischen Mitteln gerade die Kunst wegzuschaffen, Kunst und Politik aufzuheben und die Glücksversprechen der Kunst direkt im gesellschaftlichen Leben zu verwirklichen. Sie sprachen sich für neue, Zitat, neue Aktionsformen gegen Politik und Kunst aus, Zitat Ende. Denn, wieder Zitat, die Kunst erscheint in der spektakulären Gesellschaft als eine Denn die Kunst erscheint in der spektakulären Gesellschaft, Debord zufolge, als eine Sphäre, in der sich Kunstspezialisten und Stars befinden. An den Stars ist zu erkennen, dass jene Bereiche, wie etwa Kunst und Ökonomie, nicht wirklich voneinander getrennt sind, sondern nur als getrennt erscheinen. Werden doch die Stars und auch Stars der Kunst gehandelt, wie jede andere Ware auch. Sie haben einen spezifischen Marktwert und in gewisser Weise sogar ein Verfallsdatum. Die Erscheinungsform der Trennung, die wesentlich die Gesellschaft des Spektakels ausmacht, liegt Debord zufolge letztlich immer die Klassentrennung ökonomischer und gesellschaftlicher Funktionsträger zugrunde, also zwischen Kapitaleignern und Lohnarbeitenden, zwischen Herrschenden und Beherrschten. Diese Klassentrennung wird durch jene spektakuläre Ordnung jedoch beständig verschleiert. Nur die gesellschaftlichen Kämpfe können diesen Schleier zeitweilig aufheben und zeigen in diesem Fall ihren Charakter als Klassenkämpfe. Indem aber die spektakuläre Ordnung reproduziert und die Klassenstruktur der Gesellschaft verschleiert wird, ist das politische, das heißt die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um die Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens, aber gerade verdrängt oder ausgeblendet, hat dieses doch die gesellschaftlichen Kämpfe und letzten Endes den Klassenkampf zur Grundlage. Das Politische ist somit durch die spektakuläre Politik verschleiert, verhüllt. Insofern kann gesagt werden, dass die spektakuläre Politik eine Politik des Scheins, insofern pseudopolitisch ist, wenn man das Politische als Auseinandersetzung um die Gestaltung des Lebens begreift. Grundlegend ist also für Debord die Verbundenheit der Aufhebung der Kunst, Zitat, mit den Fragen bezüglich einer Überwindung der Klassengesellschaft, also mit Fragen des Klassenkampfes. Mit Blick auf die Gesellschaft des Spektakels und damit verbunden auf die bürgerlich-kapitalistisch bestimmte Ökonomie der Wertvergesellschaftung, auf ihre Ideologie, auf ihre ideologischen Staatsapparate und vor allem hinsichtlich der Proletarisierungsprozesse, die zugleich Enteignungsprozesse darstellen, zieht die Forderung nach einer Aufhebung von Kunst und Politik, wie sie Debord verstanden hat, perspektivisch im Wesentlichen auf folgende Punkte ab. Jetzt kommen 4 Punkte und dann kommt der Schluss. Und dann kommt die Diskussion, nur zur Information. Erstens ging es Debord darum, den Bereich der verdrängten radikalen Bedürfnisse der proletarisierten Individuen sowie ihre Begierden und Leidenschaften zur Sprache kommen und ausfechten zu lassen. die radikalen Bedürfnisse gleichwohl Produkte der gesellschaftlichen Verhältnisse, beurteilt de Born Anlehnung an Marx als emanzipatorisch, weil diese, de Born zufolge, auf die freie Entfaltung der Individualität abzielen. Im Gegensatz zu dem Dasein der Proletarisierten als zurechtgestutzte Arbeitskraftbehälter. Sie entsprechen dem untergründig wirkenden Wunsch der Individuen, wie de Boer meint, ihr Leben als gesellschaftliche Individuen selbst zu gestalten und nicht ihr Dasein als vereinzelte Einzelne, als bloße Geldmonaden fristen zu müssen oder in dieser Gesellschaft nicht leben, sondern bloß überleben zu können. Das Medium, in dem sich derlei Bedürfnisse, Begierden und Leidenschaften äußern, nennt die situationistische Internationale um de Boer Poesie. Zweitens ist mit der Frage der Poesie also, wie schon angedeutet, ein Abzielen auf eine freie Fähigkeitsentwicklung der Individuen jenseits der Proletarität verbunden. Nicht ein Mehr an Freizeit, in welcher die Individuen bloß ihre Arbeitskraft reproduzieren, sondern, mit Marx gesprochen, die disponible Zeit ist diesbezüglich eine Voraussetzung, also die Zeit, die wirklich frei zur Verfügung für die gesellschaftliche Individualitätsentwicklung steht, weshalb Lohnarbeit zu überwinden und die gesellschaftlich notwendige Arbeit in Richtung einer Travail attraktiv, also in Richtung einer anziehenden Arbeit, oder in Richtung spielerisch-experimenteller Tätigkeit zu befreien wäre. Drittens stehen dafür unter anderem auch die Versprechen der bisherigen Künste. Sie sind für eine solche freie Fähigkeitsentwicklung heranzuziehen, da künstlerische Praktiken Medien für die freie Fähigkeitsentwicklung der gesellschaftlichen Individuen sein können. Es gilt hierbei, grundlegend die 5 Sinne weiterzuentwickeln oder bezüglich ihrer Form zu sublimieren, das heißt auch, die Genussfähigkeit der Individuen zu verfeinern und zu bilden. Die Versprechen der Künste ernst zu nehmen und sie einzulösen, damit wäre zugleich eine Befreiung der künstlerischen Tätigkeiten von den Regeln der vorbürgerlich und bürgerlich herrschenden Kunstnormen und eine Überwindung der bisherigen Formen des Kunstbetriebs verbunden. Viertens. Anders als im Surrealismus bedeutet bei de Boer die Losung, die Kunst im Leben zu verwirklichen, Anführungsstriche, nicht wie im Surrealismus, die Poesie in den Dienst der Revolution zu stellen, sondern die poetischen Momente, künstlerische Praktiken geschichtlich zu retten, wie Walter Benjamin das sagen würde. In der Konsequenz heißt es, die surrealistische Parole umzukehren und die Revolution in den Dienst der Poesie zu stellen. Das Zitat von den Situationisten. Genau. Beides, also die Poesie in den Dienst der Revolution. Das waren die Surrealisten. Das waren die Surrealisten. Dann die Situationisten, stimmt. Unter dem Blick einer nachträglichen Bestimmung können zwar bestimmte künstlerische Praktiken durchaus als Mittel einer revolutionären Politik gedient haben, aber nicht zum letztinstanzlichen Zweck einer revolutionären Situation oder revolutionärer Tätigkeitsprozesse, sondern allenfalls zum Zweck einer Poesie, die selbst nicht unter dem Diktat von Zwecken steht, sondern Muße darstellt. Zweite Stimme. Die poetischen Welten verschließen sich und vergessen sich in sich selbst. Im Winkel der Nacht führen die Seeleute Krieg und die Schiffe in den Flaschen sind für dich, die du sie so geliebt hast. Du beugtest dich in den Strand zurück, wie in die verliebten Hände, die der Regen, der Wind und der Donner jeden Abend unter deinen Rock legen. Im Sommer ist das Leben in Cannes schön. Die Vergewaltigung, die verboten ist, wird in unserer Erinnerung banal. Als wir auf dem Shenandoah waren. Ja, natürlich. Vierte Stimme. Sterben muss schrecklich sein. Erste Stimme. Auf Wiedersehen. Vierte Stimme. Du trinkst zu viel. Erste Stimme. Was ist Kinderliebe? Vierte Stimme. Ich verstehe dich nicht. Erste Stimme. Ich wusste es. In einer anderen Epoche habe ich es sehr bedauert. Vierte Stimme. Willst du eine Orange? Erste Stimme. Die schönen Risse der vulkanischen Inseln. Vierte Stimme. Damals. Erste Stimme. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Zweite Stimme. Nach all den Antworten zur unpassenden Zeit und der alternden Jugend bricht die Nacht wie aus Wolken, wie aus allen Wolken wieder ein.